Kapitel 5. Wo ist Sabina Christian? Morgen Abend eröffnet ein Sommertraum die diesjährige Berlinale. In allen Zeitungen ist das in großen Schlagzeilen zu lesen. Aber Frauke und Alexander sind nicht dabei. Sie haben keine Eintrittskarten mehr gekriegt. Mit langem Gesicht sitzen sie in der Küche von Tante Sophie und sehen die Tagesschau. Morgen Abend wird als Auftakt zur Berlinale der neue Film »Ein Sommertraum« von Wim Wanders gezeigt. »Ein Sommertraum« ist eine unterhaltsame musikalische Komödie mit Nina Meyer in der Hauptrolle. Die junge Schauspielerin gilt derzeit als Deutschlands Shootingstar. Frauke sagt zu Alexander: »Komisch. Für die Tagesschau macht doch sonst immer Sabina Christian die Reportagen.« Morgen Abend wird Nina Meyer über den roten Teppich gehen. Sie wird ein Abendkleid von Hugo Boss und ein Collier aus Gold mit Diamanten von Choppert tragen. Dieses Schmuckstück ist einer der Events des Festivals. »Seht ihr«, unterbricht Tante Sophie, »deswegen hasse ich das Filmfestival. Anstatt über Filme zu reden, spricht man nur noch über Mode. Modenschau statt Kino.« »Aber Tante Sophie«, antwortet Frauke, »das Collier ist wirklich ein tolles Einzelstück.« »Mag ja sein, aber so viel Werbung ist einfach übertrieben.« »Guck mal«, sagt Alexander, »da ist sie ja, Nina Meyer. Mann, sieht die wieder toll aus.« »Alex, findest du nicht, Nina ist irgendwie anders. Da ist...« Frauke beobachtet aufmerksam die Schauspielerin. »Ich hab's«, ruft sie. »Die Frau da, das ist gar nicht Nina Meyer.« »Quatsch! Was redest du denn da?« »Doch, ich bin ganz sicher. Sie hat nämlich keinen Schönheitsfleck.« »Keinen was? Schönheitsfleck?« »Ja, da am Ohrläppchen, wie ich. Wir haben den Schönheitsfleck beide an der gleichen Stelle. Alex, da ist irgendetwas faul. Und ich glaube, Sabina Christian ist verschwunden. Wir müssen sie finden. Und die Frau, die sich für Nina ausgibt.« 5 Minuten später stürzen Frauke und Alexander aus dem Haus, nehmen ihre Fahrräder und fahren so schnell wie möglich zu Sabina Christians Hotel. Zum Glück steht Clemens an der Rezeption. »Ciao, Clemens«, sagt Frauke atemlos. »Du musst uns helfen. Das ist total wichtig.« Und Frauke und Alexander erzählen, was sie entdeckt haben. »Das ist ja unglaublich«, sagt Clemens. »Und wer ist die Frau, die sich für Nina ausgibt?« »Genau das müssen wir herausfinden«, antwortet Frauke. »Sag mal, könnten wir Sabina Christians Zimmer sehen? Wenn du Schwierigkeiten bekommst, sag doch einfach, wir sind Assistenten von ihrem Kameramann.« »Also, ich würde dir wirklich gerne helfen, Frauke, aber das ist ein zu großes Risiko für mich.« Frauke ist enttäuscht. »Und was machen wir jetzt?« fragt Alexander. »Die beiden Frauen brauchen doch Hilfe.« Clemens hat eine Idee. »Wartet mal. Vielleicht kann ich euch ja doch helfen. Gestern Nachmittag hat jemand Sabina Christian angerufen. Und sie hat hier an der Rezeption telefoniert. Sie brauchte ein Blatt Papier und hat den Block hier genommen.« »Ja, und?« »Guckt mal.« Clemens schwärzt mit einem Bleistift das oberste Blatt auf dem Block und gibt es Frauke. Frauke kann es nicht glauben. Sabina hat beim Schreiben so stark aufgedrückt, dass ihre Schrift auch auf dem folgenden Blatt zu sehen ist. Ohne Mühe liest Frauke: Villa Liebermann, Wannsee, Fotos Nina. Villa Liebermann? Sagt Alex. Das ist doch die Villa, wo die Ufa immer gedreht hat, oder? Frauke hört gar nicht zu, was ihr Bruder sagt. Alex, wir müssen zur Villa Liebermann. So schnell wie möglich. Wahrscheinlich ist Sabina da. Und vielleicht auch Nina Meyer. Clemens, du bist ein Genie. Okay, Frauke, aber nicht mehr heute, antwortet Alex. Morgen früh. Zum Wannsee brauchen wir mindestens eine halbe Stunde mit der S-Bahn. Frauke und Alex fahren zurück zu Tante Sophie. Alex will ihr alles erzählen, aber Frauke sagt: Nee, besser nicht. Dann macht sie sich Sorgen und ruft vielleicht sogar Papa und Mama an. Als sie zu Hause sind, schläft Tante Sophie schon. In der Küche steht ein Teller mit Currywurst und Pommes frites. Eine Minute in die Mikrowelle und knusprig wie von der Pommesbude. Gute Nacht steht auf einem Zettel daneben. Zu blöd, sagt Alex später. Tante Sophie hat kein Internet. Ich will mehr über die Villa Liebermann wissen. Ich gehe noch mal raus ins Internetcafé. Ich nicht, antwortet Frauke. Ich bin todmüde und geh schlafen. Morgen müssen wir super fit sein.